Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema heute: von Elfen und Feen holen hohe Stimmen, die verzaubern. Am Mikrofon ist Thomas Elbern. Da fragt man sich glatt, was eigentlich an dem Film Gladiator so erfolgreich war. Waren es die opulenten Kampfszenen oder diese Filmmusik von Hans Zimmer und Lisa Gerard? Letztere hat sicher auch zu dem großen Erfolg beigetragen, dank der bezaubernden Stimme von Lisa Gerard. Von Elfen und Feen, hohe Stimmen, die verzaubern, das ist das Thema des heutigen Soundchecks. Gerade hörten wir vom Gladiator Soundtrack Now We Are Free von Hans Zimmer und Lisa Gerard. Jetzt geht's nach Finnland, die Gruppe heißt Nightwish und ist im Prinzip Metal meets Klassik. Operngesang trifft Gitarre von der CD Century Child, das Stück Forever Yours. Color. Eines der großen Alben der 80er, Hounds of Love, mit der unverwechselbaren Kate Bush, die mit ihrem Sound damals wirklich Maßstäbe gesetzt hat. Auch deswegen, weil sie all ihre Chöre selbst produzierte. Das machte diese Wall of Sound so einzigartig. Natürlich über allem die Stimme von Kate Bush. Wir hörten das Stück Cloud Busting. Ein Spezialist für die Portierung von mittelalterlichen Texten und Gesängen in die aktuelle Zeit ist Ernst Horn. Der gelernte Konzertmeister und Hälfte des Duos Deine Lakaien hat schon öfters bewiesen, wie man Mittelalter und Moderne zusammenbringen kann, ohne dass es peinlich oder aufgesetzt wirkt. Sein aktuelles Projekt Helium Vola ist ein Fest der Stimmen, die verzaubern. Hören wir vom Wave Gothic Sampler 2002 Helium Vola mit Do Tactes. Oh, Wenn man in Asien unterwegs ist, egal jetzt ob in Ländern wie Thailand, Kambodscha oder Vietnam oder Indien, hier dominieren die hohen Stimmen, die zwar einer ganz anderen Tonskala folgen als in unseren Breitengraden, aber durchaus verzaubern können. Zum Beispiel in der Musik des in London lebenden indischen Musikers Nitin Soni, jetzt zu hören mit Sängerin Natasha Atlas und dem Stück Hope. Thank you. Und lasziv, das war originale Filmmusik aus Indien mit der Sängerin Moonra Pirai und dem Stück Pomri vom Sampler Dup Duparama. Zurück in europäische Gefilde, wenn von Elfen und Feen die Rede ist, dann ist Enya nicht weit. Sie hat allerdings, bevor sie ihre äußerst erfolgreiche Solokarriere begonnen hat, bei Clannad gesungen, die wiederum ihre ganz eigene Folkmusik betrieben haben, die bis heute äußerst erfolgreich ist, weil sie auch so zeitlos ist. Einer der größten Erfolge von Clannad war der Song Theme from Harry's Game, der von dem Produzenten Chicane zu einer clubtauglichen Dance-Version umgebaut wurde und ein Riesenerfolg wurde. In der Chicane-Version heißt der Song Saltwater und ist ein Fest der hohen Stimmen, die verzaubern. Oh. Kane und Saltwater. Ich habe sie gerade schon mal erwähnt. Enya, geht es um elfengleiche Stimmen, dann ist sie an erster Stelle der Besetzungsliste. Besonders beim Herr-der-Ringe-Film gibt es auch dank Enya besonders rührende Momente, die schon fast in die Schmalzabteilung gehören. Hören wir Enya vom Herr-der-Ringe-Soundtrack mit May It Be. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness falls, your heart will be Klassik, Folklore und Mittelalterromantik. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die amerikanische Gruppe Angels of Venice. Das folgende Lied ist aus dem späten 12. Jahrhundert, arrangiert von der Multi-Instrumentalistin Carol Tatum und brillant gesungen von Azan Ali. Hören wir Angels of Venice mit Ashanta Mehr vom Album Awake Inside a Dream. Thank you. Collection Darnell mit La Ravine. Hören wir bis in den Nachrichten noch Apollo 440, die auf ihrem Debütalbum 1997 Electro Glide in Blue mit sphärischen Atmosphären und hohen Stimmen überrascht haben. Waren die Engländer doch eher für ihre Dancefloor-Stücke und Breakbeats bekannt? Dann das. Hören wir bis zu den Nachrichten. Steel Math in F. Gleich gibt's eine weitere Stunde Soundcheck. Thank you.